12. Express Paris Limoges. Ich sitze drin und habe keine Karte. Diesmal wurde kontrolliert, aber ich verschwand spurlos. Limoges Toulouse. Ich sitze drin und habe auch keine Karte. Was die nur immerfort zu kontrollieren haben. Es muss doch in der Tat zu viele Eisenbahnschwindler geben, dass so oft kontrolliert wird. Aber die haben ganz recht. Wenn jeder ohne Karte fahren wollte, wer sollte denn dann die Dividenden bezahlen? Das geht doch nicht. Ich verschwinde spurlos. Als die Kontrolle vorbei ist, setze ich mich wieder auf meinen Platz. Plötzlich kommt der Kontrolleur zurück, geht entlang und sieht mich an. Ich sehe ihn auch an, ganz dreist. Er geht weiter. Man muss nur wissen, wie man Kontrolleure anzusehen hat, dann hat man auch schon gewonnen. Er dreht sich um und kommt auf mich zu. Bitte, wo wollten Sie umsteigen? Ein ganz gerissener Bursche, dieser Kontrolleur. Ich verstehe nur das Umsteigen in diesem Augenblick, weil ich die übrigen Worte erst in Gedanken übersetzen muss. Aber dazu komme ich gar nicht, denn er sagt gleich darauf, bitte lassen Sie doch nochmal Ihre Karte sehen, wenn ich bitten darf. Na Freund, wenn du noch so höflich bist und auch noch so höflich bittest, es tut mir sehr leid, ich kann dir deinen Wunsch nicht erfüllen. Ich habe es gewusst, sagt er ganz ruhig und unauffällig. Ich bin überzeugt, die übrigen Fahrgäste haben gar nicht beachtet, was für eine Tragödie sich hier abspielt. Der Mann nimmt sein Notizbuch, schreibt etwas und geht dann weiter. Vielleicht hat er ein gutes Herz und vergisst mich. Aber in Toulouse auf dem Bahnhof werde ich schon erwartet. Ohne Blechmusik, aber mit einem Auto. Es ist ein sehr gutes Automobil, feuer- und einbruchssicher, und ich kann während der Fahrt nicht hinausfallen und sehe von meinem Fenster nur einen Teil der obersten Stockwerke der Häuser, an denen wir vorübersausen. Es ist ein Spezialauto für Gäste, die man hier bewillkommnen möchte, denn aller Verkehr hat meinem Auto Platz zu machen, sodass es unbehindert durchfahren kann. Auf jeden Fall sind die Autos in Toulouse eine Marke, die ich noch nicht kenne. Weder Ford noch Dodge Brothers werden hier auf Absatz rechnen können, oder sie müssten sich den hiesigen Ansprüchen besser anpassen. Aber ich weiß schon, wo ich landen werde. Wenn mir irgendetwas merkwürdig vorkommt an den Sitten und Gebräuchen in europäischen Ländern, dann bin ich immer auf dem Wege zu einer Polizeistation oder unter den Fittichen von Cops. Ich habe daheim nie in meinem Leben je etwas mit der Polizei oder mit dem Gericht zu tun gehabt. Hier kann ich ruhig auf einer Kiste sitzen oder unschuldig im Bett liegen oder über eine Wiese spazieren gehen oder in einem Eisenbahnzug fahren. Immer lande ich auf einer Polizeistation. Kein Wunder, dass Europa vor die Hunde geht. Die Leute haben ja gar keine Zeit zu arbeiten. 7/8 ihres Lebens haben sie auf Meldeämtern, Polizeistationen oder mit Polizisten zu vergeuden. Darum sind die Leute auch immer so gereizt und machen so gern Krieg, weil sie sich ewig mit der Polizei herumzanken müssen und die Polizei sich mit ihnen herumzankt. Wir sollten den europäischen Ländern keinen Nickel mehr pumpen. Sie geben es ja doch bloß aus, um ihre Polizei noch weiter zu vermehren. Keinen Nickel mehr. No, Sir. Woher kommen Sie? Der Hohepriester sitzt wieder vor mir. Sie sind alle gleich. In Belgien, Holland, Paris, Toulouse. Immer müssen Sie fragen und immer wollen Sie alles wissen. Und selber begeht man immer wieder den Fehler, dass man überhaupt antwortet. Man sollte ganz still sein, gar nichts sagen und die raten lassen. Dann kämen sie alle bald ins Irrenhaus oder sie würden die Folter wieder einführen. Aber würde man nie antworten, dann würden die Cops ja noch dümmer werden, als sie schon sind. Das soll man aber auch erst aushalten, da zu sitzen oder zu stehen und immerfort gefragt zu werden und nichts zu antworten. Das verfluchte Maul redet ganz von selbst, sobald einem eine Frage entgegengeschleudert wird. Das macht die lange Gewohnheit. Es ist unerträglich, einen Fragesatz schwebend in der Luft hängen zu lassen, ohne ihn durch eine Antwort wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Eine unbeantwortete Frage lässt einem keine Ruhe, läuft immer hinter einem her, drängt sich in die Träume und raubt einem die Ruhe zum Arbeiten und zum Denken. Das eine Wort, warum, mit einem Fragezeichen dahinter, ist der Zentralpunkt aller Kultur, Zivilisation und Entwicklung. Ohne dieses Wort sind die Menschen nichts weiter als Affen. Und wenn man den Affen dieses Zauberwort gibt, werden sie sofort Menschen. Yes, Sir. Von wo Sie kommen, will ich wissen. Da habe ich nun mal den Versuch gemacht, nicht zu antworten, aber jetzt halte ich es schon nicht mehr aus. Ich muss ihm etwas erzählen. Soll ich nun sagen, dass ich von Paris komme? Oder soll ich lieber sagen, ich käme von Limoges? Wenn ich Limoges sage, machen Sie es vielleicht 8 Tage billiger, weil Limoges ja nicht so weit ist wie Paris. Ich bin in Limoges eingestiegen. Das ist nicht richtig, Mann. Sie sind in Paris eingestiegen. Sieh mal an, wie gut die raten können. Nein, ich bin nicht in Paris eingestiegen, sondern nur in Limoges. Aber Sie haben doch hier eine Bahnsteigkarte von Paris in der Tasche. Da haben Sie also schon wieder meine Taschen durchsucht. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich schon so daran gewöhnt bin, dass es mir gar nicht mehr auffällt. Oh, die Bahnsteigkarte habe ich schon lange. Wie lange? 6 Wochen wenigstens. Das ist aber merkwürdig. Die Karte hat das Datum von gestern Vormittag. Dann ist sie irrtümlicherweise vordatiert worden, sage ich. Offenbar. Also, Sie sind in Paris eingestiegen. Aber von Paris bis Limoges habe ich bezahlt. Jedenfalls. Und Sie sind ein so guter Bezahler, dass Sie außer Ihrer Fahrkarte auch noch die Bahnsteigkarte gekauft haben, die Sie gar nicht brauchten, wenn Sie eine Fahrkarte hatten. Wenn Sie aber eine Karte bis Limoges hatten, wo ist dann diese Karte? Die habe ich in Limoges abgegeben, antwortete ich. Dann hätten Sie aber doch eine Bahnsteigkarte von Limoges haben müssen. Aber lassen wir das. Wollen wir erst einmal die Personalien festhalten. Gut, wenn Sie nur die Personalien festhalten, das ist mir lieber, als wenn Sie mich mit festhalten. Nationalität? Eine heikle Frage jetzt. Ich habe so ein Ding nicht mehr, seitdem ich nicht beweisen kann, dass ich geboren bin. Ich könnte es eigentlich mit Franzose versuchen. Der Konsul hat mir erzählt, dass es Tausende von Franzosen gäbe, die nicht Französisch sprechen können und doch Franzosen sind, soweit ihre Staatsangehörigkeit in Frage kommt. Glauben wird er es mir ja sicher nicht. Er wird ja auch Beweise sehen wollen. Wissen möchte ich nur, für wen es billiger ist, ohne Fahrkarte auf der Eisenbahn zu fahren. Für Franzosen oder für Ausländer? Aber der Ausländer kann ja denken, in Frankreich brauche man keine Fahrkarten und er habe in gutem Glauben gehandelt. Geld haben sie in meinen Taschen nicht gefunden. Und das ist dann schon verdächtig. Kein Geld zu haben ist stets verdächtig. Überall auf Erden. Selbst im Sonntagsgottesdienst in der Kirche. Ich bin ein Deutscher, platze ich nun raus. Denn mir kam ganz plötzlich die Idee, dass ich doch mal sehen möchte, was sie mit einem Bosch machen, wenn sie ihn ohne Pass und ohne Fahrkarte in ihrem Lande finden. Also ein Deutscher? Sieh an! Wohl auch noch von Potsdam? Nein, nur von Wien. Das ist Österreich. Aber das ist ja alles dasselbe. Also Deutscher. Warum haben Sie denn keinen Pass? Den habe ich verloren. Nun ging die ganze Reihe wieder herunter. In jedem Lande haben Sie genau dieselben Fragen. Hat einer vom anderen abgeschrieben? Erfunden wurden sie wahrscheinlich in Preußen oder in Russland, denn alles, was sich um Einmischung in die Privatverhältnisse eines Menschen handelt, kommt aus einem der beiden Länder. Da sind die Leute am geduldigsten und lassen sich alles gefallen. Und vor einem blanken Knopf nehmen sie die Mütze ab. Denn in jenen Ländern ist der blanke Knopf der böse Gott, den man verehren und anbeten muss, damit er sich nicht rächt. 2 Tage später bekam ich 14 Tage Gefängnis wegen Eisenbahnbetrugs. Hätte ich gesagt Amerikaner, so würden sie vielleicht herausgekriegt haben, dass ich bereits wegen Eisenbahnbetrugs vorbestraft war. Und dann wäre es teurer geworden. Aber meinen Namen erzählte ich ihnen ja auch nicht. Es hat seine Vorteile, wenn man keinen Pass und keine Seemannskarte hat, die jemand in den Taschen finden könnte. Als die Tage der Vorbereitungen abgelaufen waren, wurde ich der Arbeitskolonne zugewiesen. Da waren kleine, merkwürdige Dinger, die aus Weißblech gestanzt waren. Wozu die gebraucht wurden, wusste kein Mensch. Nicht einmal die Aufsichtsbeamten wussten es. Manche behaupteten, es sei ein Teil eines Kinderspielzeuges. Andere sagten, es sei ein Teil eines Panzerschiffes. Wieder andere waren überzeugt, dass es zu einem Auto gehöre. Und einige schworen und verwetteten hereingeschmuggelten Tabak, dass dieses Blechschnipsel ein wichtiges Stück von einem lenkbaren Luftschiff sei. Ich war der festen Meinung, dass es zu einer Taucherausrüstung gehören müsse. Wie ich zu dieser Auffassung kam, weiß ich nicht. Aber die Idee hatte sich in mir festgesetzt und ich hatte auch irgendwo einmal gelesen, dass an Taucherausrüstungen eine ganze Anzahl von Dingen gebraucht würde, die man sonst nirgends gebrauchen könne. Von diesen merkwürdigen Blechschnipseln hatte ich immer 144 abzuzählen und auf einen Haufen zu legen. Wenn ich einen Haufen fertig abgezählt und neben mir liegen hatte und einen anderen Haufen anfangen wollte, kam der Aufsichtsbeamte und fragte mich, ob ich auch ganz genau wüsste, dass dies 144 Schnipselchen seien und ob ich mich auch ja nicht etwa verzählt hätte. Ich habe ganz genau gezählt. Es sind genau 144. Ist das auch ganz bestimmt? Kann ich mich ganz bestimmt darauf verlassen? Er sah mich so sorgenvoll an, als er diese Frage an mich stellte, dass ich aufrichtig zu zweifeln begann, ob das auch wirklich und wahrhaftig 144 Schnipselchen seien. Und ich sagte, es sei vielleicht doch besser, ich zähle sie nochmal nach. Darauf sagte der Beamte, das sollte ich nur tun, es sei auf jeden Fall besser, damit auch ja kein Irrtum vorkomme. Denn wenn sie nicht ganz genau gezählt seien, so gebe das eine Mordsschweinerei und er könnte vielleicht gar seinen Posten hier verlieren, was ihm sehr unangenehm wäre, weil er drei Kinder und eine alte Mutter zu versorgen hätte. Als ich nun das Häufchen das zweite Mal durchgezählt hatte und gefunden hatte, dass die Summe stimmte, kam gerade wieder der Beamte heran. Ich sah, dass er sein Gesicht wieder in besorgte Falten legte und, um ihm den Kummer zu sparen und ihm zu zeigen, wie sehr ich an seinen Sorgen teilnahm, sagte ich, ehe er Zeit hatte, den Mund aufzutun, »Ich glaube, ich zähle lieber nochmal nach. Ich könnte mich vielleicht doch um ein oder gar zwei verzählt haben.« Über sein sorgenvolles Gesicht huschte da ein so verklärtes Lächeln, als ob ihm jemand erzählt hätte, er bekäme in 4 Wochen eine Erbschaft von 50.000 Franken ausgezahlt. »Ja, tun Sie das nur, um Gottes Willen. Zählen Sie lieber noch mal genau nach. Denn wenn da ein Schnipsel zu viel wäre oder eines zu wenig und der Herr Direktor würde mich zum Rapport kommandieren, ich weiß nicht, was ich da täte. Ich würde ganz sicher meinen Posten verlieren und da sind die armen Würmer und meine Frau ist auch nicht ganz wohl auf und da ist noch meine alte Mutter. Oh, zählen Sie nur ganz genau 144, genau 12 Dutzend. Vielleicht zählen Sie die Schnipselchen überhaupt dutzendweise, da können Sie sich nicht so leicht verzählen.« An dem Tage, als ich entlassen wurde und meine Zeit abgedient hatte, hatte ich alles in allem 3 Häufchen Schnipselchen gezählt. Ich weiß heute noch nicht, ob ich mich nicht doch vielleicht bei einem verzählt haben mag. Aber ich hege die stille Hoffnung, dass der treue Beamte und brave Versorger seiner Familie die 3 Häufchen noch einmal 2 Wochen lang hat nachzählen lassen, sodass ich also nicht die Verantwortung zu tragen habe, wenn der Mann vielleicht doch zum Rapport kommandiert wird. Ich bekam 40 Centime Arbeitslohn ausbezahlt. Eins ist sicher, wenn ich noch 2-mal ohne Fahrkarte auf einer französischen Bahn fahre und erwischt werde, muss der französische Staat unweigerlich bankrott machen. Das hält kein Staat aus, auch wenn er viel günstiger dastände als Frankreich. Das möchte ich diesem Staat auch nicht antun, und ich möchte mir auch nicht nachsagen lassen, dass ich vielleicht gar schuld sei, wenn der französische Staat seine gepumpten Gelder nicht verzinsen kann. Darum musste ich raus aus diesem Lande. Das heißt, ich will nicht verschweigen, dass es nicht nur meine Sorge um das Wohlergehen und das geregelte Zinsenbezahlen des französischen Staates war, was mich veranlasste, an eine beschleunigte Abreise zu denken. Bei meiner Entlassung war ich wieder einmal verwarnt worden. Diesmal sehr ernsthaft. Wäre ich innerhalb 14 Tagen nicht raus aus dem Lande, dann bekäme ich 1 Jahr und Deportation nach Deutschland. Das hätte den armen Staat wieder allerlei gekostet und ich bekam aufrichtiges Mitleid mit diesem geplagten Lande. 13. Ich wanderte südlich, auf Pfaden, die so alt sind wie die Geschichte der europäischen Völker. Nun blieb ich bei meiner neuen Nationalität. Und wenn mich jemand fragte, sagte ich ganz trocken, Bosch. Es nahm mir niemand übel. Ich bekam überall zu essen und überall ein gutes Nachtquartier, bei jedem Bauern. Es schien, dass ich instinktiv das Richtige getroffen hatte. Niemand konnte die Amerikaner leiden. Jeder schimpfte und fluchte auf sie. Sie seien die Räuber, sie seien die Halsabschneider und Wucherer, die aus den Sorgen und Tränen der übrig gebliebenen Väter und Mütter Frankreichs abermals Dollars herausmünzen wollen, weil sie nie den Rachen vollkriegen könnten, obgleich sie im Golde schon erstickten. »Wenn wir nur einen hier hätten, einen von diesen amerikanischen Wucherern, wir schlügen ihn mit dem Dreschflegel tot wie einen alten Hund, weil er wahrhaftig nichts Besseres verdient.« »Verflucht nochmal, da habe ich aber Glück gehabt.« »Ganz verhungert sehen Sie aus. Essen Sie nur tüchtig, langen Sie zu, nehmen Sie sich das beste Stück. Wenn Sie drüben alle so verhungert sind wie Sie, dann gute Nacht. Aber wir haben ja selber nicht viel. Wo wollen Sie denn nun hin? Nach Spanien? Das ist recht. Das ist vernünftig. Die haben noch etwas mehr als wir. Langen Sie nur tüchtig zu. Lassen Sie sich durch uns nicht stören, dass wir schon aufhören. Wir haben ja noch ein bisschen was und können uns wenigstens hin und wieder mal satt essen. Und wenn nun gar hier ein armer Teufel sich das Geld zusammengespart hat und will rüber zu den Amerikanern, um sich ein paar Dollar zu verdienen, die er seinen Eltern schicken will, da machen sie die Tür zu, diese Banditen. Erst stehlen sie das Land von den armen Indianern und wenn sie es haben, dann lassen sie keinen mehr rein, nur damit sie ja ganz im Fett ersticken können, die verfluchten Hunde. Als ob sie dem, der rüberfährt, was schenken würden. Arbeiten muss er, aber feste. Die schlechteste Arbeit, die kein Amerikaner anfassen will, die können dann unsere Jungens machen. Wissen Sie was? Sie könnten eigentlich hier ein paar Wochen ganz gut arbeiten. Da können Sie sich ordentlich herausfüttern, dass Sie wieder zu Kräften kommen. Denn Spanien ist noch weit. Mon Dieu, viel bezahlen können wir ja nicht. Aber Sie haben die Kost und das Schlafen. Es ist ja jetzt alles so sündhaft teuer. Als ich dann abzog, weil ich erklärte, ich müsste nun unbedingt nach Spanien, ich könne auf keinen Fall mehr länger warten und vielleicht käme gar noch die Polizei, die es mir verbieten würde, hier zu arbeiten, da bekam ich für meine Arbeit von 6 Wochen im Ganzen 100 Franken. Der Bauer sagte mir, dass er nicht mehr Geld habe. Wenn ich vielleicht nach Neujahr zurückkommen wolle, dann könne er mir den Rest zahlen, weil er dann das Geld bekäme für die Ernte, aber jetzt habe er weiter kein Geld. Ich sehe jetzt doch wieder ganz gesund aus. Es habe mir doch gut getan, dieses kräftige Essen, das ich hier bekommen habe, und tot gearbeitet hätte ich mich ja auch nicht. Wo sagten Sie doch gleich, wo Sie her seien? Ich bin aus Südfalen. Da braucht man nicht hart zu arbeiten, weil alles von selbst wächst. Da ist man schwere Arbeit nicht gewöhnt. Von Südfalen habe ich auch schon viel gehört, sagte der Bauer. Das ist doch das Großherzogtum, wo die vielen Bernsteinbergwerke sind. »Richtig«, sagte ich, »das ist der Landesteil, wo die vielen Hochöfen sind, in denen der Königsberger Klops geschmolzen wird.« »Was? Der Königsberger Klops wird aus Eisen gemacht? Ich habe immer geglaubt, der wird aus gemahlener Steinkohle hergestellt.« »Das ist der gefälschte. Der wird allerdings aus gemahlener Steinkohle gemacht«, erwiderte ich. »Da haben Sie durchaus recht. Aus gemahlener Steinkohle mit eingedicktem Schwefelteer.« Aber der richtige, der echte Königsberger Klops, der wird in Hochöfen geschmolzen. Der ist viel härter als der härteste Stahl. Damit haben ja unsere Generale die Torpedos gefüllt, mit denen sie die Panzerschiffe versenkten. Ich habe selbst an einem solchen Hochofen gearbeitet. Ihr seid doch schlaue Leute, das muss ich schon sagen, erwiderte der Bauer. Nun, dann lassen Sie es sich nur recht gut gehen in Spanien. Gelegentlich will ich doch einen Deutschen fragen, was eigentlich Königsberger Klops ist. Jeder, den ich gefragt habe, hat mir immer etwas anderes erzählt. Aber freilich, keiner war ein Deutscher. 14. Die Gegend wurde ziemlich einsam. Alles Gebirgsland. Klettern und Klettern. Die Bauern wurden immer geringer und die Hütten immer ärmlicher. Wasser reichlich und das Essen knapp und dürftig. Nachts recht hübsch kalt und selten eine Decke und oft nicht einmal einen Sack. Der Einmarsch in Sonnenländer ist immer mühselig. Das haben nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker erfahren. Die Grenze ist jetzt nicht mehr weit, war mir am Morgen gesagt worden, als ich den Hirten verließ, in dessen elender Hütte ich geschlafen hatte und der sein bisschen Käse, Zwiebeln, Brot und dünnen Wein mit mir geteilt hatte. Dann war ich auf einer Straße, die an den Bergen hochklomm, und wieder hinunterging in die Täler, nur um abermals hochzuklimmen und wieder hinunterzuführen. Und auf dieser Straße kam ich endlich an ein großes, hochgewölbtes Tor, das sehr altertümlich aussah. Zu beiden Seiten des Tores zog sich eine Mauer hin, die ebenso grau, gelb und alt aussah wie das Tor. Es schien, dass diese Mauer ein großes Gut einschlösse. Die Straße führte direkt unter dem Torbogen her. Um auf der Straße weiterzukommen, gab es gar keinen anderen Weg, als durch das Tor zu gehen. Ich hoffte, dass die Straße über den Gutshof führe, an der gegenüberliegenden Seite ein ähnliches Tor sein werde, durch das man dann wieder auf die Straße komme. Ich ging drauf los, ging durch das Tor und wanderte geradeaus weiter, ohne jemand zu sehen. Plötzlich aber kommen zwei französische Soldaten mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett aus irgendeinem Winkel hervor, kommen auf mich zu und fragen mich nach einem Pass. Hier scheinen also sogar die Soldaten nach der Seemannskarte zu fragen. Ich erkläre ihnen, dass ich keinen Pass hätte. Dann sagen sie aber, dass sie nicht meinen Reisepass sehen wollten, der kümmere sie nicht. Sie möchten lediglich meinen Pass sehen, der vom französischen Kriegsministerium in Paris ausgefertigt sei und mir das Recht gebe, hier in den Festungswerken ohne Begleitung herumzulaufen. Das habe ich nicht gewusst, dass dies hier Festungswerke sind, sage ich. Ich bin immer auf der Straße geblieben und habe geglaubt, das sei der Weg zur Grenze. Die Straße zur Grenze biegt eine Stunde vorher rechts ab. Da war ein Schild. Haben Sie das nicht gesehen? Nein. Das Schild habe ich nicht gesehen. Ich erinnere mich jetzt, dass ich eine Straße rechts abbiegen sah. Ich erinnere mich aber auch, dass ich eine ganze Anzahl von Straßen in den letzten Tagen rechts und links abbiegen sah. Aber ich hielt es für besser, immer in der geraden Richtung fortzugehen, die nach Süden führt. Das war für mich die Zielrichtung. Ich habe so viele Schilder gesehen, aber was gingen mich denn die Schilder alle an? Wenn sie die Namen eines Ortes nannten, so wusste ich ja nicht, ob der Ort näher zur Grenze lag oder weiter. Am Ende wäre ich immer im Kreise herumgelaufen und nie nach Spanien gekommen, wenn ich allen Schildern nachgelaufen wäre. Eine Karte, auf der ich die Ortsnamen hätte ablesen können, besaß ich ja nicht. »Wir müssen Sie zum wachhabenden Offizier bringen.« Die beiden Soldaten nahmen mich in ihre Mitte und führten mich ab. Der wachhabende Offizier war ein noch junger Mann. Er wurde sehr ernst, als er hörte, was los sei. Dann sagte er, »Sie müssen erschossen werden. Innerhalb 24 Stunden, laut Kriegsgrenzgesetz, Artikel«, hier nannte er eine Nummer, die mich nicht interessierte. Als der junge Offizier das sagte, wurde er ganz bleich und konnte kaum die Worte hervorbringen. Er musste sie hervorwürgen. Ich durfte mich setzen, aber die beiden Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett blieben neben mir stehen. Der junge Offizier nahm einen Bogen Papier her und versuchte zu schreiben, aber er war zu aufgeregt und musste es sein lassen. Endlich nahm er sich aus seinem silbernen Etui eine Zigarette. Er wollte sie in den Mund stecken, aber sie fiel ihm herunter, und ich sah, wie seine Hände zitterten. Um es zu verbergen, nahm er abermals eine Zigarette heraus und brachte sie nun mit einer ganz steifen, langsamen Armbewegung in den Mund. Das Zündholz ging ihm dreimal aus. Ehe er das vierte anstrich, fragte er mich, »Rauchen Sie?« Dann drückte er auf einen Knopf und es kam eine Ordonnanz, der den Befehl gab, zwei Pakete Zigaretten aus der Kantine zu holen, auf seinen Namen. Ich bekam dann die Zigaretten und durfte rauchen, während die beiden Soldaten neben mir standen wie Götzenbilder und sich nicht rührten. Als sich der Offizier beruhigt hatte, nahm er ein Buch, suchte darin herum und las einzelne Stellen. Dann nahm er wieder ein anderes Buch und las auch in diesem, verschiedene Stellen aufsuchend und sie mit anderen vergleichend. Es war merkwürdig. Ich, der ich doch das Opfer war, empfand nicht eine Spur von Aufregung. Als der Offizier mir sagte, dass ich innerhalb 24 Stunden erschossen werden müsse, machte das auf mich keinen tieferen Eindruck, als ob er gesagt hätte, »Machen Sie, dass Sie hier herauskommen, aber schleunigst.« Es ließ mich kalt wie Pflasterstein. Im Grunde und ganz ohne Scherz gesprochen, war ich ja schon lange tot. Ich war nicht geboren, hatte keine Seemannskarte, konnte nie im Leben einen Pass bekommen und jeder konnte mit mir machen, was er wollte. Denn ich war ja niemand, war offiziell überhaupt gar nicht auf der Welt, konnte infolgedessen auch nicht vermisst werden. Wenn mich jemand erschlug, so war kein Mord verübt worden, denn ich fehlte nirgends. Ein Toter kann geschändet, beraubt werden, aber nicht ermordet. Das freilich sind konstruierte Einbildungen, die gar nicht möglich, ja sogar ein Zeichen von Wahnsinn wären, wenn es keinen Bürokratismus, keine Grenzen, keine Pässe gäbe. Im Zeitalter des Staates sind noch ganz andere Dinge möglich und können noch ganz andere Dinge aus dem Universum ausgewischt werden als ein paar Menschen. Die intimsten, die ursprünglichsten Gesetze der Natur können ausgewischt und abgeleugnet werden, wenn der Staat seine innere Macht vergrößern und vertiefen will, auf Kosten des einen, des Einzelnen, der das Fundament des Universums ist. Denn das Universum ist aufgebaut aus Individuen, nicht aus Herden. Es besteht durch das Gegeneinanderwirken von Individuen. Und es bricht zusammen, wenn die freie Beweglichkeit der einzelnen Individuen beschränkt wird. Die Individuen sind die Atome des Menschengeschlechts.